Deutschlandfunk. Hörspiel. Cepelini ist ein litauisches Nationalgericht und genauso heißt das Hörspiel von Dunja Arnasus. Cepelini spielt in Litauen und die Autorin ist in das Land ihrer Herkunft gefahren, hatte dort recherchiert, Interviews geführt, Atmosphären und Musik aufgenommen. Dieses Material ist die Grundlage der fiktiven Geschichte des Hörspiels. Paimti šviežių bulvių tiek, nu, sakysiu, aš 10. Ir tada žalių bulvių nuskusti ir jas tarkuoti. Einige frische Kartoffeln nehmen. Po to išspausti sunka. Na, ich würde sagen 10 Stück. O virtas bulvės padaryti. Und dann die frischen Kartoffeln schälen und sie reiben und danach die Flüssigkeit auspressen. Gekochte Kartoffeln nehmen 5 Stück, die pellen und durch einen Fleischwolf drehen. Etwas Stärke, etwas Salz dazugeben und alles durchrühren. Das ist dann der Reibbrei und Fleisch, das heißt Hackfleisch. Da nimmt man Schweinefleisch, aber sehr, sehr fettes, damit der Cepelini innen saftig wird. Cepelini. Hörspiel von Dunja Arnasus. Hallo? Eva, wo bist du jetzt? Bei der Baba. Ihr müsst weg. Müssen wir nicht. Baba zeigt mir gerade, wie man Cepelini macht. Du gehst nach Deutschland. Ich habe deine Karte besorgt. Übermorgen früh ab Kleinpeda. Karte holst am Schalter ab. Kabine mit Fenster. Du bist in Kiel abgeholt von 2 älteren Leuten, deren Haushälterin du sein wirst. Die Baba bringst du zur Tante Rassa nach Cholet. Was? Was soll ich denn in Deutschland? Du sollst einfach aus dem Weg, in Sicherheit. Uns geht dir nämlich gerade der Arsch auf Grundeis. Gestern ist Gediminas Vater in seinem Sommerhaus erschossen worden. Die wollen jetzt einfach ihr Geld zurück, also meins, unseres. Hund. Nehmt euch ein Taxi. Woher weiß ich denn, dass ich wiederkommen kann? Wie kann ich dich erreichen? Ich muss Schluss machen. Glück, Schwester. Glück. Baba, wir machen eine kleine Reise nach Cholet. Ramunas kommt für alles auf. Nanu. Und die Hühner? Das Haus meiner Großmutter steht in Preekule. Und es war das ihrer Mutter und derer Mutter davor. Und es gehörte auch mal dem Volk der Sowjetunion. Das Volk hat meiner Großmutter das Haus aber wieder zurückgegeben, nach der Unabhängigkeit 89. Wenn sie einmal stirbt, wird es mein Haus sein. Ich werde dann windige Bretter besitzen und den großen Garten mit den Apfelbäumen, mit einigen Johannisbeersträuchern, aus denen meine Baba Likör ansetzt. Ramunas hat genug Häuser. In keinem der Häuser konnte ich ihn gestern erreichen. Nicht mal Anrufbeantworter. Baba, stell die doch mal auf den Boden. Nee, die reisen nicht an die Hühner. Der Innenhof ist grasbestanden und viereckig. Und wenn ich in der Tür stehe, ist links die große Scheune und rechts der Schweinestall. Gegenüber der Holzschuppen neben dem Klohäuschen. Ein Innenhof durfte früher nie von Gras bewachsen sein. Es mussten so viele Wagen über ihn fahren, dass kein Halm auch nur zwischen dem Kies oder Pflaster hervorguckte. Dazwischen laufen Hühner und picken alles weg, was noch übrig ist. Ihre Leiber sind rund und die Haut ist weich und trocken, wenn man sie gerupft hat. Dann fahren wir aber auch zum Kreuzberg, wenn wir jetzt nach Cholet fahren. Natürlich. Kind? Du kannst die geweihte Erde nicht ohne Hose oder Rock betreten. Das ist eine Hose. Deine Hose hat keine Beine, Jevute. Reicht doch, wenn ich welche habe. Ja, für welchen Zweck brauchen Sie das Kreuz denn? Ich hänge das Kreuz hier zu den anderen dazu. Zu Gottes Wohlgefallen. Ja, ich habe die hölzernen Kreuze hier in 3 Größen. Die können auch Wünsche erfüllen. Was kosten die denn? Die kleinste Größe 5 Liter, die hier 8, die 12. Na, und die anderen da? Andere? Diese ganz alten. in der Pappkiste da ah, unten. Ah, ja, ja, das sind die älteren Modelle, also antik. Die hatte ich mal für die Verschwundenen und Deportierten gemacht. Das ist alt, nicht antik. Das nehmen wir. Wir sind aber nicht verschwunden. Aber Ramunas. Was? Ramunas ist verschwunden. Ah. Hier war das Haus, unseren Hof in Priekule. Den solltest du bekommen. Darauf freue ich mich auch schon, Baba. Wollen Sie jetzt so ein antikes Kreuz, Mütterchen? Wissen Sie, der Segen des Papstes begleitet jedes der 100.000 Kreuze. Abends müssen die Hühner immer in den Stall gesperrt werden. Und mein Bruder hat darauf achten müssen, dass der Marder nirgendwo durchschlüpfen kann. Seine Knie steckten im Stroh und ich konnte seinen blonden Haarschopf über den Rand des Kobens ragen sehen und hören, wie er den Feind bekämpfte. Denn das waren sie, die Marder, die Feinde, denen er mit Lehm und immer mehr kleinen Brettern beikam. Und in einem heißen Sommer hat er jedes Brett noch mit Lehm verschmiert und dabei seine Kampfgesänge ausgestoßen, bis mit der Dämmerung die Mücken kamen. Singen konnte er noch nie. Aber kämpfen ganz gut. Sie fielen in Schwärmen ein. Zuerst sah man sie nicht, sondern hörte nur das Brummen. Und sah ich dann in den Himmel, kreiste dort eine brummende schwarze Wolke. Und Ramunas verfluchte die Marder und die Mücken und rannte mit seinen sandigen Knien in das Haus und schlug die Tür der Veranda so schnell zu, wie er konnte. Ja, tschüss denn, ne? Na, Leising, wann kommt denn nun diese, eure Haushälterin? Das wird am Mittwoch soweit sein, 10.25 Uhr. Und die soll dann da alles sauber machen, oder wie? Du, nimm dir mal eine andere Buttermilch hier, die läuft morgen ab. Aufmerksam. Und die Lene, die habt ihr nur entlassen, denn? Dann nehmt ihr da lieber so eine Fremde. Wir sind jetzt das Haus Europa. Da heißt es wohl zusammenwachsen, einen Beitrag leisten. Auch in Ixted. Litauen gehört zu diesem Haus dazu, Karin. Ich hol noch ein Bier gleich. Zieh mir mal gleich zwei ab. Ich lass die Butter mich da. Ihr habt doch auch Wertgegenstände im Haus. Die Ostmädchen sind ganz zuverlässig, das weiß doch jeder. Naja, jeder wie er meint, ne? Und Dirk? Ist der schon von der Polizeischule? Das sind 17,29 Euro. Ja, bald. Und Sven? Sag mal, hast du das auch passend? Nun, ist im fünften Semester. Hervorragende okay. Leistung. Dann grüß mal schön, ne? Es ist nicht schön, für andere Leute zu putzen. Aber man kann es machen, wenn man in Not ist, wie ich anscheinend. Oder wenn man einen anderen Himmel sehen möchte. Zwischen Kleipeda und Kiel habe ich eine Kabine für mich. Weil in der Nebensaison hauptsächlich Lastwagenfahrer die Fähre benutzen. In der Schlange in der Kantine lassen sie mich vor. Die zwei ungekämmten deutschen Touristinnen neben mir sind offensichtlich keine Damen und müssen deshalb länger warten. Vom Deck aus ist das Meer ringsum so groß, wie es an Land niemals sein kann. Zum Kaffee gab es ein halbes Brötchen, das die Möwen im Flug auffangen. Ich wüsste gerne, ob die Möwen in Litauen leben oder in Deutschland. Katharina? Ist sie das wohl? Die kleine Blonde da? Oh, liebe Lüd. Wink ihr doch mal. Steig doch mal aus, Robert. Willkommen. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Herr Leising. Tag, Herr Leising. Das ist meine Frau Katharina. Frau Leising? Katharina? Ja, Tag. Wo sind Ihre Koffer? Da kommen Sie gerade. Der Herr war so mit. Oh, gar kein Problem. Gar kein Problem. Heb dich nicht. Ja, dazu hat man ja schließlich einen größeren Wagen. Nicht wahr? Hopp. Was ist denn da wohl drin? Meine Schuhe. Oha. Ja, was stehen wir nun hier? Steigen Sie doch ein, ist doch ein scheußlicher Wind, ne? Bitte anschnallen. Wir schnallen uns alle an in Deutschland. So. Ich habe einen Stuhl und ein schmales Bett. Auf dem Nachttischchen steht ein Glas auf einer weißen, grob gewebten Decke. Ein Fernseher. Der Teppich ist beige gewesen. Mein Fenster sieht mich aus der schmalen Wand heraus an. Die Vorhänge sind aus dem gleichen Material wie das Deckchen unter dem Wasserglas. Ich entdecke Aufkleber an meinem Bett. Getränke Devil's Own Bright Green. Stecknadeln mit Plakatresten in der Raufasertapete. Draußen die Laternen scheinen auf eine glatte Straße. Den Herbst scheint die Welt hier nicht bemerkt zu haben. Was macht sie? Die räumt wohl aus, ne? Guckt sich das Zimmer an. Es wird ihr ja wohl gefallen. Da gibt es ja nichts auszusetzen. Gar nichts zu beanstanden, ne? Das war für den Sven auch immer gut genug. Immer. Kein braunes Blatt schrumpelt auf dem Gehweg. Jeder Pflasterstein zahnt in den nächsten, wie saubere böse Hündchen auf Karo-Papier, liegen sie dort verbissen. Sie bellen nicht und machen sich nicht schmutzig. Ich rieche nach dieser Reise, wie man eben riecht. Uah. Kleine Bilder von Fußballern am Kleiderschrank, der sich in die Ecke hinter der Tür drängt. Manche lachen mich an. Und die rennen gern. Ich mag den Braunhaarigen mit der langen Nase und der kleinen Wunde am Mundwinkel. Wohnst du schon lange hier? Seit 10 Jahren. Seit Sven mich hier hingeklebt hat. Ich möchte dich um was bitten. Könntest du vielleicht die Tür schließen, wenn du reinkommst? Ich kann sonst nichts mehr sehen hier. Klar. Was gibt es denn zu sehen? Wer ist Sven? Sven? Hat hier in den Ferien gewohnt. Vor dir. Er ist der Enkel. So ein Blonder. Er knirscht mit den Zähnen in der Nacht. Manchmal wacht er auf und sagt, oh Mann. Und dann holt er sich ein Glas Wasser. Hat nie ein Mädchen mitgebracht. Wenn der gewusst hätte, dass du herkommst, wäre er sicher nicht so lang weggeblieben. Trainierst du? Klar. Mach mal die Augen zu. Wieso das denn? Ich will mich umziehen. Du guckst doch. Nein. Ey. Ach komm, ich guck nicht mehr. Nimm die Jacke da runter. Eva! Bitte, Eva. Kommen Sie. Die Jacke. Jeva, nicht Eva. Die Tür. Jeva. Mit Verlaub. Ja? Du bist echt eine scharfe Schnitte. Kochen ist überhaupt gar kein Problem, wenn man sich an die richtige Reihenfolge erinnert und die guten Klamotten erst danach anzieht. Das Hackfleisch ebenfalls mahlen und dazu nimmt man Zwiebeln, Salz und Pfeffer und rührt alles durch. Extra muss noch die Soße bereitet werden, entweder aus Pilzen oder aus Spirgel, gerösteten Speckwürfelchen. Wenn man die Zeppelini ins Wasser lässt, muss es vorher zum Kochen gebracht worden sein. Oder man lässt sie erst ins Wasser und dann kocht alles zusammen auf eins von beiden. Jedenfalls lackiert man sich die Nägel besser hinterher. Sven, Junge. Guten Abend, Omi. Ah, hallo, Junge. Opi, gib mir mal die Jacke. Es ist schon gedeckt. Na komm. Was gibt's denn? Etwas Litauisches. Eine Spezialität, sagt Eva. Zeppelini. Wo ist sie denn? Spazieren. Draußen. Also, guten Appetit. So. Guten Appetit. Guten Appetit. Naja. Hm? Puh. Ist denn sonst alles zu eurer Zufriedenheit? Robert hat vergangene Woche versucht, ihr zu erklären, wie die Zeisige gefüttert werden. Sie summt. Summt? Solche Melodien. Also. Speziell. Sehr speziell. Sie singt so richtig traditionelle Lieder? Das ist ja fantastisch. Da erfährt man doch Berührung mit ganz altem, vorzeitlichem Erbe. Vielleicht. Ist doch noch. Und die Gegensprechanlage, die hast du ihr auch erklärt, nicht, Robert? Ja. Und die Kaffeemaschine. Auch. Das Telefon, den Thermostat, Busfahrplan. Ja, richtig. Die kulturellen Errungenschaften. Demokratische Staatsstruktur, mehr Parteienwesen, Lohnnebenkosten, Gesundheitsreform. Daran muss man ja ganz sanft herangeführt werden. Wo gehst du denn hin? Ich such sie mal. Bis später. Bei der Begegnung mit Menschen eines anderen Kulturkreises sollte man die größtmögliche Offenheit und Toleranz aufbringen. Alle müssen da Opfer bringen. Zum Beispiel ich. Diese Eva wohnt in meinem Zimmer, dem Zimmer meiner Jugend. Viele glückliche Ferien habe ich bei den Großeltern verbracht. Prächtige Sommer und eiskalte Winter, die auch ziemlich prächtig waren auf ihre Art. Guten Tag. In Zukunft würde ich dich bitten, anzuklopfen. Oh, entschuldige vielmals. Ich komme gleich noch einmal wieder? Ja, gleich. Ich klopfe dann an? Ja, also dann bis gleich. Die Baltin an sich scheint von beeindruckender Körperlichkeit. Ganz außerordentlich. Harmonisch. Herein. Entschuldige bitte wegen der Störung. Wie ungeschickt. Ich bin Sven Leising. Jewa Birgeite. Freut mich. Birgeite? Birke. Birke. Birke? Birgeite Birke. Ah, hübsch. Ich, ja, also ich interessiere mich für Litauen. Seine Kultur. Land und Leute. Schön. Ich habe eben die Zeppelini gegessen. Und? Wie haben sie dir geschmeckt? Außerordentlich. Du sprichst sehr gutes Deutsch. Meine Großmutter ist Memeländerin. Ah, also. Bei Gelegenheit, wenn du willst, kannst du mir gern mal mehr davon... Darf ich dich fragen, weshalb du die Bettdecke über den Schrank... Litauisches Ritual. Ah. Das macht man jeden Dienstag um. Es ist wichtig, fremdländische Menschen nicht in Verlegenheit zu bringen, sondern sie vielmehr zu ermuntern, ihre Traditionen mitzuteilen und die Freude darüber zu teilen. Um zu lüften? Ja, das kommt dann noch dazu. Mhm. Hast du Lust, spazieren zu gehen? Dann zeige ich dir mal die besten Wege hier. Gut. Gehen wir. Mantel. Ja. Danke. Dein Schuhwerk. Also die Wege sind matschig. Danke. Vielleicht sind die hohen Absätze nicht ganz das richtige Gefühl. Gut, natürlich. Unzweifelhaft eine Städterin. Und noch dazu unterdrückt. Das sind dann 24,95 Euro, falls du es passend hast, Robert. Ja, und ich nehme noch ein Bier mit. Mhm. Und so ein kleines Notizbuch, A5... Die Eva möchte ein Vokabelheft. Gott, ja, da sind ja noch die Hühnchen. Hühnchen? Welche Hühnchen? Wenn du ein Huhn kaufst, musst du die Haut angucken, reinkneifen. Ob die Haut sich dehnt, wenn sie rutscht, diese Haut. Dann such dir ein gelbes, weißt du, und da muss, wie nennt man das, weißt du, da muss viel, viel Fett sein. Dann befühlst du sie, fühlst sie, ob sie auch weich sind. Denn falls sie hart sind, weißt du, dann können sie auch schon 5, 6 Jahre alt sein. Und nachher kochst du, kochst und nichts. Aber auch das ist für eine Bouillon wunderbar. Ich kaufe sie trotzdem. Und dann hat die ganzen Hähnchen aus dem Plastik genommen und geknautscht. Geknautscht? Und dabei hat die geschimpft über die Hähnchen. Also nehme ich an, auf Russisch. Litauisch. Na, meinetwegen. Wie ungewöhnlich. Ja, also sie hat 5 Verpackungen aufgerissen und ich habe dir das hier schon mal zusammengetragen. Ja, natürlich. Natürlich. Dienstag, 14.28 Uhr. Anruf Indre, Suchauftrag. Erst dann beweist sich der Mensch, wenn er handelt. Deshalb habe ich zum Beispiel der Jeva nur mein Handy gegeben. Das wird ihr technisches Verständnis erweitern und ihr helfen, sich an andere Menschen zu wenden und sich somit mehr in die Gesellschaft zu integrieren, der sie nun angehört. Ja, aber Indre, kannst du denn dort nicht irgendjemanden erreichen? Ich möchte einfach nur wissen, wo er ist und was da genau passiert ist und was es mit dieser Bürgschaft auf sich hat. Jau visai išprotėjai. Ir man dabar užduoti su ta mafija prasidėt. O pati ten šiltai užsienį sėdė. Nein, nein, ich will hier auch nicht ewig bleiben. Ich hab schon ganz trockene Hände von der Putzerei. Rankos sausas, tai gal be vandens plaunis. Brangut, turbūt tau čia man skambint. Nori perskambinsiu? Brauchst du nicht. Ich ruf dich aus meinem Büro an. Ich hab jetzt ein Geschäftstelefon. Wow, verslininkė būsiu. Jetzt füttere ich erstmal die Zeisige, schon 3:30. Taigi laiko dar yra, jau pagal vokišką laiką gyvenu. Nee, da verstehen die Zeisige keinen Spaß. Bis nachher. Ata. Ata, ata. Ich verstehe auch keinen Spaß. Langsam komme ich mir vor wie ein verdammter Wellensittich, wenn du mich andauernd abdeckst. Hab ich vergessen nach dem Epilin, Entschuldigung. Natürlich, man sieht aus wie ein gerupftes Huhn, diese rosa Punkte überall. Es hält aber länger vor und mit etwas Planung im Voraus sind die Punkte auch wieder verschwunden, wenn es das nächste Mal darauf ankommt. Hast du nicht Anpfiff oder sowas? Dienstag. Rückruf Indre vereinbart für Rechercheergebnisse. Rückruf für 21.30 Uhr geplant. Einmal haben wir versucht, den Mücken zu widerstehen und ein Feuer mit nassem Holz entzündet. Es rauchte gewaltig und wir schnitten uns belaubte Weidenzweige und peitschten und sangen, doch die dunkle Schwärze drang von überall her auf uns ein. Auch wenn Ramunas und ich uns gegenseitig schlugen und fast erstickt wären an dem Qualm, wir hielten es nicht aus, bis der nachtklare Himmel das Ende der Mückenzeit verkündet. Und ich war es, die zuerst in das Haus rannte. Und Ramunas schlug ich noch die Tür vor den Kopf, weil ich nicht sah, wie schnell er hinterhergelaufen war. Kleine rote Schnäbel und gestreifte Körper, fliegende Zebras mit Pappnasen. Einer kostet bei uns im Supermarkt 25 Liter. Ihr Anspruch an Platz ist recht ausgeprägt. Deshalb habe ich für diese 12 Tiere diese große Voliere. Gucken Sie mal. Eva, ich möchte Sie doch bitten, sich sehr langsam zu bewegen, da das Herz der kleinen Tiere sonst aussetzen kann. Natürlich. Prost. Er nimmt sich nie ein Glas für das Bier. Immer diese Dosen, deren dünne Oberflächen unter seinen Fingern knistern. Prost. Ich stehe auf, wenn die Sonne aufgeht und mache kein Licht an. Die Zwischenzeit begrüßt meine Augen und mein Gesicht, während ich noch von den Störchen träume, die über unser Haus geflogen sind. Guten Morgen, Eva. Oh. Sven, geh wieder in den Flur, ich zieh mich an. Klar. Du, ich hab mal über das Memeland recherchiert, Eva. Fantastisch. Gibt's was Neues? Da war ja echt der Teufel los bei euch. Schon im 13. Jahrhundert haben da irgendwelche baltischen Stämme die Burg gegründet, die dann der Deutsche Orden erobert hat. Die haben dann erstmal richtig christianisiert. Mhm. Die Störche bringen den Höfen Glück. Und Glück hatten wir gehabt. Ramunas, der Arzt geworden war, obwohl er nie Komsomol gewesen war. Die Unabhängigkeit. Und während wir noch staunten und alle Sophrosen aufgelöst wurden, entdeckte Ramunas den Handel. Vom Livländischen Schwertorden gab's dann das libysche Stadtrecht für Memele Castrum. Jede Menge Kriege gegen alle Nachbarn, Litauen, Danzig, Polen, Königsberg und wie sie alle hießen. dann wieder an den Deutschen Orden und ab dem 16. Jahrhundert gehörte das dann zum Herzogtum Preußen. Erstaunlich, oder? Sven? Ja? Dein Laptop. Möchtest du, dass ich dir das nochmal erkläre? Gerne, Mensch. Danke, Sven. Selbstverständlich. Die Entbehrungen, die das sozialistische System diesen armen Menschen aufoktroyiert hat, sind ganz bedrückend. Wie brillant wäre es, wenn man auch das Internet benutzen könnte, nicht wahr? Unvorstellbar, diese ganze weite Welt. Hallo? Indre? Ja. Also, was hast du herausgefunden? Aš gitau ne šnipę. Į ką man iš vis kreiptis reikia, ką tu galvoji? Ką apklaus galiu 007? Sein Freund, der Gediminas, der muss das doch wissen. Biuro nebėr, visi namai dabar matyt bosui priklauso ir aš neketinu su jokia mafija prasidėti ir klausimų apie nepageidaujamas personas nekelsiu. Aš dar ir tokį slaptą karjeros planą turiu, žinai, kurio pasekoje mane vėliau močiutė tituluos. Taigi klausyk, Gedimino nebėr. Vo. Ar tikrai nori, kad tau dabar visas vietas suskaičiuočiau, kur jo nėra? Ach so. Du hast von Geschäftsleuten keine Ahnung, Indra. Ramunas ist da in was reingeraten, hat sich total verspekuliert, glaube ich. Oder ist den falschen Leuten auf die Füße getreten. Gedimino nebėr. Das nützt mir überhaupt nichts, wenn du nun auch noch vor der verdammten Mafia Schiss hast. Būtent, ir tau dabar ypač nepalanku an mane šaukti, nes tu padėsi ragelį ir tada galėsi naujos draugės ieškotis. Geriausia, kad esi mazochistas. Entschuldigung. Nu gerai. Ruf wenigstens meine Tante Rasa an, wegen der Baba. Kur? In Shaoli. Gerai. Danke. Nenori, jeigu nors perduot? Ja, sag ihr, dass ich übe Zeppelini zu machen. Du werde? Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, wird sie beeindruckt sein. Taigi pradėt nuo kiaušinienės reikia, tada pamažu prie bulvių pereit. Taigi tavo Zeppelinai visi sugiš ar dar ką nors. Nicht, jedenfalls nicht alle. Und dass die Deutschen ganz dufte sind. Auch wenn sie vom Mode keine Ahnung haben und immer alles erklären. Kavos, Vivrimo, Maschina, Autobus, Planas, Ekonomika, Siaubas. Nein, Indre. Das lohnt sich. Ate, 007, parašyk man kokią atvirutę. Tschüss. Ate, ate. Donnerstag. Indre, leider ungeeignete, weil mutlose Zuarbeiterin. Büroeinrichtung nahezu komplett. Und? Hast du eine Spur von deinem Bruder? Nein. Wie vom Erdboden verschluckt. Indre sagt, dass seine Häuser wahrscheinlich an die Bank zurückgefallen sind. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Guck, guck, guck, entweder kann man diese Zeppelini gar nicht aufspießen, weil sie so glibberig sind, oder man katapultiert sie sich vom Teller. Na, es dauert doch immerhin 3 Stunden. Die zuzubereiten. Ich möchte nie wieder das komische Zeug essen. Und Quark esse ich das nächste Mal im nächsten Frühling. Und ich habe mal auf die Lampen gefasst. Und die sind sehr klebrig, Robert. Sehr klebrig. Hast du mal auf die Lampen gefasst? Nee. Siehst du, wenn du mal auf die Lampen fassen würdest, wüsstest du, was ich meine. Im letzten Frühjahr kamen die Störche nicht. Nicht sie, nicht er. Das Nest vom vergangenen Jahr ragte unverändert über das Dach von Babas Stall. Die Äste sahen trocken und schwarz aus. Hey, Eva, wie siehst du denn aus? Ach komm, das bringt's doch nicht, hier im Dunkeln rumzusitzen. Bist traurig, weil Sven weg ist, oder? Nein. Warum denn? Psst. Was denn? Das musst du mal sehen. Es geht die Sonne unter. Warte mal, ich schieb dich ran. Wow! Eva? Sind Sie da? Was machen Sie denn da? Hallo? Die schiebt da den Schrank im Zimmer rum, Katharina. Soll man sich Sorgen machen um das Kind? Du solltest mal mit ihr reden. Hallo, Indre. Wie du siehst, habe ich jetzt auch Internetzugang. Ich habe mehrmals versucht, dich zu erreichen. Bitte melde dich. Ramunas habe ich auch nicht erreicht. Ich rufe jetzt noch die Baba an und sage ihr, dass ich bald komme. Ah, und ich mache den Führerschein. Tschüss, Indre, deine Jeva. Nun nochmal. Sie drehen den Zündschlüssel da so. Aha. Mhm. Das ist die Kupplung. Die erst treten und dann drehen, dann wieder loslassen, also die Kupplung. Und hier geben Sie Gas. Ah, Gas. Den Rasenschnitt müssen Sie gelegentlich auf dem Kompost ausleeren. Ja, gut, ja. Und dazu lösen Sie den Fangkorb hier aus. Ja. Ah! Ja, hervorragend. Ja. Und nun bitte darauf achten, dass Sie immer diese Schlangenlinien fahren. Eva, ganz nah ran an die andere Linie. Ja, noch ein bisschen weiter. Ja, und noch ein bisschen weiter. Ja, ja, ja, ja, ja. Etwas mehr links. Das ist ein Steckling. Da drumherum, halt! Nein, Mist. Ja, dort wieder wenden. Sehr gut. Die Kupplung treten und wieder loslassen. Ja, ja, ja, ja. Nicht, nicht da. Oh Gott! Ja, genau. Sehr gut. Und jetzt an dem Blumenbeet. Links, links. Hallo! Und dann wieder geradeaus. Und auf mich zu. Sie können ganz langsam fahren. Das macht gar nichts. Ganz langsam, ganz langsam. Oh, kommst auch mal wieder längs, Katharina? Ja. Ich zieh dir Evas Zeitschriften auch gleich ab, ja? Die kannst du ja dann gleich mitnehmen. Robert war nämlich heute noch nicht da. Evas Zeitschriften? Ja, ja, ja, natürlich. Und Sven hat hier noch Handykarten offen. Karten? Prepaid. Klar. Prepaid. Das rechne mal gleich mit ab. Das zahle ich dann mit. Prepaid. Das macht dann, oh Gott, 354,21. Die Lene lässt übrigens schön grüßen. Ja, danke. Das war der letzte Zeppelini meines Lebens. Das schwöre ich. Katharina, du scheinst mir sehr erreichbar zu sein. Abarbeiten. Das tut er sich für sie. Und sie sitzt da oben mit seinem Laptop und seinem Drucker und seinem Handy und macht sich ein verdammt feines Leben. Ein Geschenk ist ja auch ein Geschenk. Und wochenlang kaufst du ihr stapelweise Zeitschriften. Sie soll sich ja auch eingewöhnen. Ja, das soll sie auch. Aber wo ist denn meine Buttermilch? Sonst hast du mir die immer mitgebracht. Sie hat euch in der Hand, hat sie euch, Robert. Das sagt Karin auch. Das sagt sie nicht, aber das denkt sie. Du merkst das ja gar nicht, weil du so gutmütig bist. Ich bin nicht gutmütig. Ich gebe zu bedenken, dass die Versöhnung der Kulturen in jedem Haushalt anfängt. Und denk bloß nicht, dass ich nicht merke, wie sie dem Sven den Kopf verdreht. Aber daraus wird nichts. Nicht mit mir. Nur über meine Leiche. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Das werde ich zu verhindern wissen, dass der arme Junge sich an sie verschenkt. Der weiß doch gar nicht, was ihm da blüht. Mit all ihren Stiefeln und ihrem Bauchnabel und ihren langen Haaren. Auf den Lampen putzt sie auch nicht. Das ist doch vergänglich. Schönheit ist vergänglich. Und sie hat doch sonst dem Sven gar nichts zu bieten. Man will sich doch mit seiner Frau mal unterhalten. Und ihre Lippenstifte da. 21 Stück. Eine volle Stunde da im Badezimmer, aber die Lampen kleben. Du bist für mich die schönste Frau. Leising. Dein Gang. Da sehe ich dich, wenn du die Auffahrt hochgehst und ich kann an der Art, wie deine Füße auf der Erde auftreffen, ablesen, dass die Erde nicht hohl ist. Ich habe bemerkt, dass sie seit 7 Monaten noch nicht einmal den Staubsaugerbeutel gewechselt hat. Und da möchte ich einfach mal wissen, wie das sein kann, dass man andauernd Zeitschriften kauft, aber nie Putzmittel. Und man nimmt für das Wischen des Bodens auch keine Geschirrspülmittel, sondern den Essigreiniger. Und danach das Bodenschutzmittel, das ich ihr gegeben habe. Alles ist dann gut, wenn die Erde nicht hohl ist. Robert, ich werde nicht dulden, dass sie dem Sven ein Kind anhängt hier. Und dann zieht ihre ganze Mischpoke wohl hier ein, wenn es nach ihr geht. Das ist auch gar nicht abzusehen. Da kommen dann all ihre Verwandten von der Urgroßmutter bis zum letzten kleinen, hungrigen, verrotzten Lotterkind. Anstrengend. Sie ist eine sehr anstrengende Person. Ich komme ja ganz außer Atem, komme ich. Ihretwegen. Alles wird gut. Also, Winge, ja, kann sie wegen der das nicht mehr singen? Wenn man sich vor einen Hahn stellt, den Kopf senkt und mit einem Fuß scharrt, wird der Hahn zornig. Komm her. Hähne haben scharfe, lange Klauen, die sie ausfahren. Nicht so, sondern die Lampen auch. Sie scharren und strecken all ihre Federn weit ab. Sie schütteln den Kopf. Auch auf den Lampen. In Absprache mit... Es schwillt ihnen der Kamm. Ja, ja. Andererseits sehr schön. Aber Sven, wegen seiner Jugend, dann... Bei Herrn Leising schwillt nur eine Ader an der Stirn. Verstehen Sie? Unsagbar bedauerlich. Geber, wenn Sie dann... Ja, ich verstehe, Herr Leising. Ich möchte, dass sie fliegen, nicht hopsen, nicht flattern. Ich möchte die dreieckigen Schatten ihrer schnell schlagenden Flügel über den kurzgeschorenen Rasen gleiten sehen. Ein schmieriger Mond gilbt vor sich hin. Aber die Luft. Ich öffne die Verandatür, die Voliere. Hey, husch da, ihr, husch. Ob sich diese Lächerlichkeit der roten Schnäbel nicht im nachtgrauen Himmel verliert. Komm da raus! Weg da! Als brüchige Ästchen ragen die dürren Beine mit den gekrümmten Krallen aus dem hellgrauen Gefieder des runden Bauches. Auch gegen die nachtgraue Einstreuung nicht lächerlich. Wollt ihr wohl nicht wegfliegen? Guten Abend. Pass bitte. Bitte. Eva Birzeite? So ungefähr. Wohin soll's gehen? Klaipeda und dann Vilnius. Wegen der Überhöhe müssen Sie auf das LKW-Deck fahren. Das geht in Ordnung. Kostet Zuschlag. Gut. Was ist das überhaupt? Schranktür. Wird Ihnen doch kalt, wenn die da immer rausragt und es beim Fahren reinzieht. Solche Schranktüren gibt es in Litauen auch jede Menge. Das lohnt sich doch gar nicht mit dem Zuschlag. Doch. Doch? Ja, ich möchte gar nicht die anderen Türen. Ich will diese Tür. Ich krieg den Aufkleber auch nicht ab, ohne dass er reißt. Ich bin schon zu oft eine schlechte Freundin. Dieses eine Mal möchte ich eine gute Freundin sein. Sie möchten mit einem Aufkleber befreundet sein oder mit einer Tür? Hm? Und mit ihm ist es so einfach. Er will ja nur einen schönen Ausblick. Die Karriere kann er vergessen. Den Ausblick kann er noch schaffen. Mit Unterstützung und Zuschlag. Zeigen Sie mir mal die Wagenpapiere, bitte. So, und wenn Sie diese Papiere nicht sofort finden, muss ich Sie bitten, mir Ihren Ausweis zu geben. Doch, doch, doch, doch, doch. Ich hab das gleich. Hier. Das sind Sie doch, nicht? Frau Birzeite. Dieser 100-Euro-Schein hat mit Wagenpapieren keinerlei Ähnlichkeit. Nicht einmal farblich. Und wenn Sie nicht in diesem Moment... Ruhe jetzt mal! Dann muss ich Sie wegen des Bestechungsversuchs direkt verhaften. Herrje, was ist denn da los, Frau Wessmeier? Hast du es mit einem Randalierer zu tun? Ich bin deutscher Staatsangehöriger. Sie haben kein Recht, meine Verlobte hier festzuhalten. Oh Gott, was machst du denn hier? Entschuldige bitte, dass ich mich verspätet habe, Schatz. Schon gut. Ist das Ihr Verlobter? Mhm. Wagenpapiere. Selbstverständlich. Ich hab mich so erschreckt, als ich sah, dass du weg bist. Der Großvater leiht mir sicher gern das Auto. Sieh mal, das war doch nur ein Trick, nicht? Und jetzt, da sind wir hier auf dem Meer und bei den Möwen. Das ist doch bemerkenswert, wie laut so Vögel sein können. Fliegende Herzen. Hä? In jeder Möwe schlägt ein Herz, das über uns durch den Himmel fliegt. Fantastisch. Das hast du aber echt schön gesagt. Ja, nee, in welchem Bett der Kabine möchtest du lieber schlafen? Rechts oder links? Du schläfst an Deck. Ach so? Mann. Lieber Großvater, sicher fragst du dich schon, wo ich bin. Und natürlich auch, wo Eva ist. Und deshalb schicke ich dir heute diese Karte aus Klaipeda, wo wir beide heute nach einer 24 Stunden dauernden Überfahrt angekommen sind, zusammen mit dem Wagen, der natürlich vollkommen unbeschadet ist. Bitte glaube mir, dass sich Eva in einem Zustand größter Erregung befand und dringend auf die Gesellschaft eines Mannes angewiesen ist, der sie bei ihrer Reise unterstützen kann. Ich bin mir sicher, dass du für diesen Zweck gern deinen Wagen an mich ausleihst, denn du hast unzählige Male zu mir gesagt, dass auf die Männer in unserer Familie auch in den harten Zeiten immer Verlass war. Auf der Karte siehst du das Entchen von Tharau, das hier auf dem Theaterplatz steht. Jetzt fahren wir erstmal nach Vilnius zu Jevas Freundin Indre, die der Arbeiterklasse angehört. Sie arbeitet nämlich in einem Supermarkt, von denen hier an jeder Ecke einer steht. Und zwar nicht nur ein kleiner, sondern solche großen Märkte, Malls auch, in denen man auch Welpen- und Autolackpflegemittel kaufen kann. Jedenfalls, in dem Lied heißt es, Entchen von Tharau ist, die mir gefällt, sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Ich will dir folgen durch Wälder, durch Meer, durch Eis, durch Eisen, durch feindliches Heer und so weiter. Es grüßt dich, Großvater, dein Enkel Sven. Und jetzt? Da lang. Da lang? Rechts oder links? Da eben, nun fahr schon. Wer hat denn Vorfahrt bei dem Kreisel? Wer rausfährt, hat Vorfahrt. So ist das also? Aha. Und jetzt? Geradeaus nach Schole, Richtung Kornes und Vilnius. Sven, warum stehen wir hier schon wieder mitten auf der Straße? Das ist ein Fußgängerüberweg. Yes, yes, you can go, Mrs. Was heißt denn bitte? Prasham. Prasham, Prasham. Oh, jetzt fahr aber Himmel nochmal. Siehst du nicht, dass du sie völlig verunsicherst? Prasham. Siehst du? Geht doch. Ja, ja. Ein Storch. Sieh doch nur, die unberührte Natur. Du hältst mich an. Nein. Noch ein Storch. Schon der zweite. Herrlich. Da hältst du auch nicht an. Was singt denn er da? Wer ist denn das? Das ist Marmontovas. Früher hat er in einer der beliebtesten litauischen Bands gesungen. Foyer. Ist jetzt aber solo unterwegs. Vielleicht kennst du ihn auch vom Grand Prix? Da hat er mit LT United We Are The Winners gesungen. Platz 6. Er singt, wir rennen durch den ewigen Schnee, auf der Straße der schlafenden Stadt, die aufgehenden Lichter uns hinterher. Alles, was hinter uns ist, Dunkelheit. Findet. Puh. Den Weg zurück zu dir, über brennende Brücken zum Ufer. Eines verschwundenen Flusses. Engel der Traurigkeit. Das ist jetzt schon der dritte Storch. Das ist doch überwältigend. kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich es mich macht, hier mit dir zu sein. Stimmt. Da vorne können wir uns ein paar Pflaumen und Beeren kaufen. Halt doch mal an. Mitten auf der Autobahn. Na, da sind eben die Leute mit ihren Beeren und wir mit unserem Hunger. Also anhalten, Sven. Eva, wenn du möchtest, dann können wir heiraten. Danke, Sven. Ich merk's mir. Lieber Großvater, auf dieser Karte siehst du den Kreuzberg in Cholet. Wie du siehst, gibt es hier mindestens Hunderttausende von Kreuzen. Eva besucht hier ihre Oma, die mit ihrer Tochter Rasha, Evas Tante, in Cholet lebt. Und ich habe mich diskret zurückgezogen, denn man muss auch wissen, wann man die Frauen zu einem Gespräch unter vier Augen in Ruhe lassen sollte. Grüße auch an Großmutter. Dein Enkel Sven. Kindlein, endlich. Ich hol dich zurück, Baba. Es hat doch keinen Sinn, sich immer hier zu verstecken. Und man weiß noch nicht mal, wovor. Ich habe einen Wagen, da können wir ganz bequem nach Pliekule fahren. Und die Hühner passen da auch noch mit rein. Das wird nicht gehen, ihr Wutter. Ach was, das kann man doch alles wieder sauber machen. Komm, pack ein. Das Haus gehört uns nicht mehr. Der Ramunas brauchte meine Bürgschaft damals, als er die Häuser gekauft hat. Du hast mit dem Hof gebürgt? Das haben jetzt die Banken. Das konnte der Ramunas auch nicht wissen, dass sich das Schicksal so gegen ihn wenden würde. Wo ist er? Die Bank von Bossas hat die Bürgschaft. Und wenn man kein Geld hat, dann hat man auch keinen Hof. Mein armes Kindlein. Komm, nimm einen Likör. Indra war klug genug, ihre Wohnung nicht zu verlassen, die man damals für wenige Rubel privatisieren konnte, als Litauen unabhängig wurde. Jeder die Wohnung, in der er lebte, sozialistisches Abschiedsgeschenk. Jeva, komm rein. Und wenn man Glück hatte, hatte man nicht die Wohnung unterm Dach, durch das es hereinregnete. Und weil jeder Eigentümer sich immer nur für seine eigene Wohnung zuständig fühlte, konnten die oben Eimer aufstellen, wenn sie das Dach nicht reparieren konnten. Lass das Brett mal da im Flur stehen, bitte. Sie ist aber im dritten Stock. Und heute ist das ja auch nicht mehr so mit den Eimern. Nimm noch Tee, Zucker. Bandele? Lieber ein Bier. Sag mal, wo ist denn der nächste bewachte Parkplatz? Mein Auto muss unbedingt... Klar, fahren wir gleich hin. Zwecker. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Jetzt bist du doch noch vor deinem 40. zu einem dicken Auto gekommen. Knappe Sache, hätte ich nicht gedacht. Ich schulde dir 2 Flaschen Schnaps. Dass du wieder da bist. Indra, kannst du dem Sven morgen mal die Stadt zeigen? Ich muss mit Bossas Leuten Kontakt aufnehmen. Kennst du da noch jemanden? Pfui Teufel. Ja, kann ich machen. Wenn du da nicht ein sehr gutes Angebot zu machen hast, würde ich es lieber bleiben lassen. Du kannst bei uns anfangen. Da hören auch öfter wieder welche auf. Bitte geh doch einfach mit Sven spazieren. Mein lieber Großvater, du wirst es nicht glauben, wie schwer es mir fällt, diesen Brief zu schreiben. Es ist dieses einer der schwersten Stunden meines Lebens. Und ich kann nur hoffen, dass du und Großmutter mir verzeihen könnt. Wenn nicht heute, so doch irgendwann. Wenn ich mich nun so anhöre, wie einer, der ein großes Unrecht auf sich geladen hat, so trifft das doch die Sache nicht im Kern, da tatsächlich ich selber, Eva und auch ihr Opfer eines Unrechtes geworden seid, von Kriminellen gegen uns verübt. Es war so, dass ich, Eva und Indre in die Innenstadt von Vilnius gefahren habe, wo mir Indre kundig alles zeigte und Eva noch etwas zu erledigen hatte. Es gibt hier mehrere Kirchen, wo zum Beispiel auch kleine Arme und Beine und Herzen in Silber an Tafeln hängen, weil die Abergläubischen hoffen, dass Gott etwas für ihre Gliedmaßen tun würde. Als wir abends froh gestimmt zurückkehrten, war zu unserem großen Schrecken der Wagen fort, mitsamt Evas Täschchen, in dem sie die Wagenpapiere aufbewahrte. Glücklicherweise hatte sie ihre eigenen Papiere und ihr Portemonnaie in der Hosentasche transportiert, sodass wir nicht völlig mittellos sind. Natürlich war auch Eva untröstlich. Sie ist eben jetzt bei der Polizei, um den Vorfall zu melden. Indre, die sonst ein heiteres und unbeschwertes Gemüt hat, im Gegensatz zu der Durchschnittslitauerin, die durchschnittlich am Tag höchstens 2-mal lächelt, ist sehr zornig geworden, sonderbarerweise auf Eva. Nun, in diesen Situationen reagieren wir alle einmal über, und sie war auch sehr aufgebracht, weil ihre neue rote Lederjacke auf dem Rücksitz geblieben war. Großvater, Bitte bedenke, dass ich mich in großer Not befinde. Sonst würde ich dich ja auch gar nicht bitten, mir so bald wie möglich Geld anzuweisen, etwa 2000 Euro, damit wir erstmal durch die harten Zeiten kommen und alle Papiere neu beantragen können. Du kannst es mir gerne natürlich vom Erbe abziehen. Grüße ebenfalls Großmutter von mir, bitte. Auch in dieser dunklen Stunde. Dein Sven. Baba, sag mir endlich, wo Ramunas ist. Ich will mit ihm reden. Du hast ihn doch, gib's zu. Ja, im Hof. Ja, weil jeder kann sich doch irren. Besonders, wenn sich alles so schnell verändert. Danke. Pack schon mal die Hühner ein, wir fahren gleich nach Hause. Wir nehmen den Bus um 16 Uhr. Aber die Bank... Hab ich geregelt. Hat einen rechten Schwinger ausfahren, der ihren Gegner jedoch nur streift. Er greift in ihre Haare. Ja, das sehen wir nur ungern. Aber was geschieht jetzt? Wird sie verharren? Nein, Gegenangriff! Von der Heftigkeit seines Zurückzuckens können wir sehen, dass sie tatsächlich zugebissen hat. Ja, das trifft einen schwer. Ramunas hält sich nun die Seite, lässt aber die Haare nicht los. Der Kampf scheint zu einem Stillstand gekommen zu sein. Steht da ein Schwitzkasten bevor? Jeva, Mensch, das kann doch so nicht ausgehen. Nein, da, Stiefelspitze auf Schienbein. Jeva hat sich befreit und sie ist wieder zum Kiesel begreifen. Ramunas rüttelt an ihrem T-Shirt. Halsausschnitt, das sich gefährlich dehnt. Nein, meine Damen und Herren, das ist ein Kampf, den wir so bald nicht wiedersehen werden. Ja, da höre ich den ersten Riss. Aber diesem Spukangriff entgeht Ramunas nicht ganz. Dass man dazu greift, scheint eine natürliche Reaktion. Ja! Lieber und geschätzter Großvater, zunächst einmal herzlichen Dank für das Geld. Der dunkle Engel der Traurigkeit hat mich nun verlassen, genau wie Eva, die mit ihrer Großmutter nach Priekule zurückgekehrt ist. Auf dem Berg der Kreuze hat Eva die Schranktür abgestellt, die sie mitgenommen hatte wegen des schönen Ausblicks, sagt sie. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, ob es mir gelingt, die Tür wieder zurückzubringen, so ohne Auto. Als Abschiedsgeschenk hat sie Indra eine Lederjacke geschickt, die der Verlorenen sehr ähnlich ist, was ich sehr anständig von ihr finde. Großvater, es ist schwer, in Angelegenheiten des Herzens die rechten Worte zu finden, versuchen will ich's dennoch. Ich weiß wohl, dass Großmutter und du Eva nie uneingeschränkt gemocht haben, obwohl ihr das sicher um meinetwillen gut zu verbergen wusstet. Das rechne ich euch hoch an. Nun verändert sich der Mensch ja auch, besonders wenn er auf Reisen geht und dabei durch die harte Schule des Lebens geht. Das hat sicher zum Beispiel auch Goethe so gesehen. Neulich, da fragte ich Eva, ob ich ihr eigentlich auch nur einen Pfifferling wert sei. Und sie sagte, ja, einen. Das ist ja nun eine einfache Rechnung. In Vilnius kosten auf dem Markt 500 Gramm Pfifferlinge 18 Liters. Enthalten waren 62 Pfifferlinge aller Größen. Aber rechnen wir der Einfachheit halber mit einem Durchschnittspfifferling von 8,06 Gramm. Der wäre dann 29 litauische Cent pro Pfifferling. Das sind nicht mal 9 Cent. Auch der Anspruchsloseste wird zugeben müssen, dass das für die Begründung einer lebenslangen Verbindung, wie sie die Ehe doch auch in diesen Tagen noch immer sein wird, nicht ausreicht, selbst wenn man seine Pfifferlinge auf einen deutschen Biomarkt kaufen würde. Und so kam es, dass sich die tiefen Gefühle, die ich für Eva einstmals empfand, zu freundschaftlicher Verbundenheit gewandelt haben. Der Anstand gebot mir, das Laptop der Verlassenen nicht zurückzufordern. Und ich nun aber trotzdem im Leben nicht ganz allein stehen muss. Netterweise hat Indre mir ihr zweites Zimmer vermietet. Ich mache nun nicht mehr allzu viele Worte. Diese Andeutung soll euch schon genügen, die ihr so zartfühlend mit mir empfindet. Aus dem europäischen Vilnius die herzlichsten Grüße von eurem Enkel Sven. Zeppelini. Hörspiel von Dunja Arnassus. Es spielten Jeva Clara Manzel, Sven Jan Dose, Baba Bärbel Bolle, Katharina Doris Kunstmann, Leising Jürgen Kloth, Ramunas Marc Waschke, Karin Rita Feldmeier, Indre Winnie Böwe und Eva Arnassus, Fußballer Max von Pufendorf, Grenzer Udo Schenk, Devotionalienverkäuferin Heide Böwe, Ton Peter Awa, Wenke Decker, Regieassistenz Katrin Martin, Regie Ulrich Gerhardt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2008.